Essen. Auf ewig werden wir nicht reden wollen, uns an deinen Taten messen. Rudolf S., eines Tages werden wir dich rächen. Rudolf S., immer stolz und stark. Rudolf S., für deine Mörder naht der Tag. Du warst ein ehrenwerter Mann bis zu deinem Ende und von Anfang an. Rudolf S., sie konnten dich Rudolf S., eines Tages werden wir dich rächen. Rudolf S., immer stolz und stark. Rudolf S., für deine Mörder naht der Tag. Du warst ein Mann der Tat.